ohne dich ist so einsam und leer. Denn du fehlst mir so sehr. Komm zu mir zurück. Jeder Tag ohne dich ist verloren für mich. Ich will immer nur bei dir sein. Jede Stunde, die du so weit fort von mir bist, geht vorbei, ohne Sinn ist so leer. Du bist alles, was ich brauch, oh, du fehlst mir so sehr. Ohne dich ist mein Leben ohne Sinn. Jeder Tag ohne dich ist so unendlich lang. Und ich frag immer, wann bist du hier bei mir? Und ich seh dein Gesicht wie ein Traumbild vor mir. Seh die Tränen der Liebe bei dir. Ist mein Leben so leer? Jeder Tag ohne dich ist so einsam und leer, denn du fehlst mir so sehr. Komm zu mir, aha, und ich seh dein Gesicht wie ein Traumbild vor mir. Seh die Tränen der Liebe bei dir.